Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr gefreut. Genau, der Titel des Vortrags lautet ja Konjunktur des Materialismus, Elend der Kritik zu den affirmativen Tendenzen neuer materialistischer Ontologien. Ich leite erstmal kurz hin. Spätestens seit der Jahrtausendwende hat Materialismus an den Universitäten Konjunktur. Ob in der Philosophie, in der Kunsttheorie, in der Soziologie oder in den Kulturwissenschaften. Gestern habe ich auch gelernt, in der Architektur gäbe es auch eine vergleichbare Bewegung. Selbst in den von Butlers Performativitätstheorie so stark geprägten Gender Studies scheint es mit der hegemonialen Stellung der Diskurstheorie ein Ende zu haben. Jedenfalls wird diese angefochten. Es erscheinen zahlreiche Sammelbände mit Titeln wie New Materialism, New Materialisms, Material Feminisms oder Material Turn, Critical Matter. Es gibt jede Menge internationales Aufsehen, also Konferenzen, Fachtagungen. Kaum ein Kolloquium, in dem sich nicht Promovierende tummeln würden, die über die Wichtigkeit des Körpers nachdenken oder neue Ontologien schreiben wollten. Der New Materialism versteht sich dabei als ein neues Paradigma, das an den grundsätzlichen Voraussetzungen von Gender Studies und Kulturwissenschaften, Humanities, rüttelt. Der neumaterialistische Einwand ist jener, dass die diskurstheoretischen Paradigmen vor lauter Beschäftigung mit der kulturellen Deutung der Dinge die Materie selbst aus den Augen verloren hätten. Das Elend herkömmlicher Gesellschaftskritik bestünde darin, dass diese letztlich das zu repräsentierende Etwas in seine Bedeutung auflöse. Karen Barad, einer der großen Namen des New Materialism, drückte diese Anschuldigung in einer ihrer meist zitierten Passagen folgendermaßen aus. Nachgerade ist dieses Zitat zum Credo des New Materialism erwachsen. Es kommen auch ein paar englische Zitate. Ich versuche die langsam vorzutragen und fasse sie danach natürlich nochmal zusammen. Language has been granted too much power. The linguistic turn, the semiotic turn, the interpretative turn, the cultural turn. It seems that at every turn lately everything, every even materiality, is turned into a matter of language or some other form of cultural representation. Language matters, discourse matters, culture matters. There's an important sense in which the only thing that doesn't seem to matter anymore is matter. So hört sich die Postmoderne in ihrem Niedergang an. Die repetitive Rhetorik bringt die Ermattung angesichts postmoderner Sprachspielchen zum Ausdruck. Im ermüdenden Spiel der Zeichen sei schon des Längeren nichts wirklich Neues mehr hervorgebracht worden. Das Spiel sprachlicher Redundanz zeuge darüber hinaus von einem Realitätsverlust der Humanities. Stoffliche Dinge, Tatsachen, Materie, all dies sei für die Wissenschaften von Menschen nicht von Gewicht. Natur interessiere sie bloß als sprachliche, diskursive oder kulturelle Konstruktion. Was der New Materialism diesen postmodernen Sprachspielchen entgegensetzen will, ist auf den ersten Blick alles andere als eingängig. Es scheint, als wolle der New Materialism die postmoderne Begriffsmagie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Dazu fährt ein ganzes Arsenal an Neologismen auf. Was meint etwa Karen Barad, wenn sie ihr Vorhaben als Ethiko-Onto-Epistemologie bezeichnet, jeweils mit Bindestrichen, Ethiko-Onto-Epistemologie? Neben solchen Wortungetümen macht es das von Barad zur Methodene erhobene Durcheinander hindurchlesen von Einsichten aus der Physik und poststrukturalistischer Theorie fast unmöglich, sich einen Reim darauf zu machen, was der New Materialism uns überhaupt sagen will. Immerhin, schnell entsteht der Eindruck, man habe es beim New Materialism mit etwas ganz und gar Neuem zu tun. Dass dies zwar irgendwie stimmt, aber nicht unbedingt zu begrüßen ist, möchte ich in diesem Vortrag begründen. Deswegen möchte ich zunächst zeigen, inwiefern der New Materialism eine Antwort auf Butlers Diskurstheorie darstellt und möchte dann, weil man das Publikum ja immer da abholen soll, wo es steht, einen kleinen Exkurs zum Verhältnis von New Materialism und Marxischem Antifetischismus, Marxischen Kritik des Fetischcharakters der Ware machen. Dies vorweggeschickt expliziere ich den Materialismus des New Materialism als eine Metaphysik, die Materie als historisch und relational bestimmt. Anschließend zeige ich, dass der New Materialism die poststrukturalistische Subjektkritik radikalisiert und spiegelbildlich eine gewisse Handlungsfähigkeit der Dinge betont. Dann kehre ich zu den geschlechtertheoretischen Implikationen zurück und kritisiere den New Materialism als Affirmation postmoderner Geschlechterverhältnisse. Neben Karen Barat, die ich gerade schon zitierte, werde ich mich im Vortrag vor allen Dingen noch auf Jane Bennett und Elizabeth Gorsch, zwei weitere Autoren, beziehen, die relativ bekannt sind im Feld des New Materialism. Euch vermutlich nicht, deshalb in aller gebotenen Kürze. Karen Barat ist theoretische Physikerin und Nachfolgerin Donna Haraways auf dem Lehrstuhl für Philosophie und Geistesgeschichte in Santa Cruz. Jane Bennett ist Professorin für Politikwissenschaft an der Johns Hopkins University in Baltimore und Elizabeth Gorsch doziert an der Duke Universität in Durham über französischen Poststrukturalismus und Evolutionstheorie. Diese Auflistung legt bereits nahe, beim New Materialism handelt es sich in erster Linie um eine akademische Strömung, die zumindest im angloamerikanischen Raum bereits an namhaften Universitäten hat Fuß fassen können. Ich könnte jetzt einem postmodernen Ritual folgend nochmal sagen, dass der New Materialism natürlich keine geschlossene Weltanschauung ist, dass die Vertreterinnen sich nicht auf ein Parteibuch geeinigt haben und nicht exakt das Gleiche sagen, aber ich versuche trotzdem in meinem Vortrag zentrale Merkmale, zentrale Grundannahmen des New Materialism zu kritisieren. Also man kann den New Materialism gut auch als post-butlerschen Materialismus bezeichnen und der wichtigste Grund, dies zu tun, wäre, dass Judith Butler als eine der profiliertesten Stimmen der Dekonstruktion von der Natürlichkeit des Geschlechtskörpers gelesen wird, insofern als Vertreterin des Linguistic Turn im Feminismus beziehungsweise in den Gender Studies. Butler radikalisierte die etwa von der zweiten Welle der Frauenbewegung geäußerte Kritik, dass man das soziale Geschlecht nicht aus dem Natürlichen ableiten könnte. Butler monierte darüber hinaus, dass die Unterscheidung zwischen sozialem und biologischem Geschlecht zwar einen großen, nämlich den sozialen Teil der Geschlechternormen als kontingent und somit veränderbar betrachtete, allerdings hätte vorheriger prä-butlerscher Feminismus damit unter der Hand den biologischen Anteil des Geschlechts als ontologische Invariante akzeptiert. Demgegenüber behauptet Butler nun, dass, wenn vom natürlichen Geschlecht als etwas Vordiskursivem gesprochen wird, dieses nicht bloß beschrieben, sondern performativ hergestellt wird. Wobei Sprechen hier im Sinne von Handeln verstanden werden muss, also eine performative Sprachhandlung. Das vermeintlich biologische, das nunmehr vermeintlich biologische Geschlecht wird damit gänzlich in die kulturelle Konstruktion aufgenommen. Butlers genealogische Kritik will zeigen, Zitat, dass das Geschlecht, Sex, definitionsgemäß immer schon Geschlechtsidentität, Gender gewesen ist. Zitat Ende. Eine solche diskurstheoretische Sichtweise hat sich in den Gender Studies weitestgehend durchsetzen können. Sie ist mit gutem Grund als hegemonial zu bezeichnen. Geschlecht wird entsprechend nicht als Ausdruck eines zugrunde liegenden natürlichen Geschlechtskörpers verstanden, sondern als kulturell diskursive Handlung, die gesellschaftliche Normen einerseits festigen, andererseits aber auch unterlaufen können. Fast so alt wie die Diskurstheorie des Geschlechts ist die materialistische Kritik an ihr. Man findet die insbesondere bei feministischen Theoretikerinnen, die sich an der kritischen Theorie orientieren, um ja, einigen Namen zu nennen, Gudrun Axeli Knapp, Carmen Gransee, auch Mayhofer oder Becker-Schmidt oder du, Roswitha Scholz. Also diese Kritik, dass in der Diskurstheorie die Materialität in den Diskurs aufgelöst wird, ist alles andere als neu, jedoch bezieht sich der New Materialism auf diese Kritiken nicht. Der knüpft an eine andere ja, wissenschaftliche Tradition an, nämlich an die der Science and Technology Studies. Und wenn irgendwelche außerakademischen Bewegungen Einfluss auf den New Materialism hatten, dann war es vielleicht die Umweltbewegung oder umweltbewegter Feminismus im Falle von den Autorinnen, die ich jetzt bespreche. Und kritisiert wird hier vor allem, dass Butlers Performativitätstheorie Humanismus und Anthropozentrismus mitschleppt und die Aktivität der Materie, was das heißt, werde ich später noch erläutern, verleugnet. In den modernen Begriffen von Materie, die in Butler ihre gendertheoretische Zuspitzung erführen, würde Materie auf ein beherrschbares Material reduziert und damit ihrer Agency, also Handlungsfähigkeit, beraubt. Nun ist das sich der menschliche Wille zur Naturbeherrschung und auch die Möglichkeit in abstrakten Begriffen von Natur spiegelt, auch keine, also weder falsch noch ist es eine besonders neue Erkenntnis. Das wurde auch schon von diversen kritisch-theoretischen Autorinnen moniert. Das Neue ist, dass der New Materialism dieser postmodernen Naturfeindschaft mit einer positiven Ontologie materieller Agency begegnet. Materie sei selber ein Akteur oder wie Barat es unnötig doppelt, Materie sei ein Active Agent, aktiver Agent. Die Formulierung, nach der materielle Dinge mit einer gewissen Agency ausgestattet sind, geht übrigens auf Donna Haraway zurück. 1988 bereits nimmt sie in situiertes Wissen vorweg, was im New Materialism mantraartig aufgesagt wird, nämlich, Zitat, dass das Wissensobjekt als Akteur und Agent vorgestellt wird und nicht als Leinwand oder Grundlage oder Ressource und schließlich niemals als Knecht eines Herrn, der durch seine einzigartige Handlungsfähigkeit und Urheberschaft vom objektiven Wissen diese Dialektik abschließt. Zitat Ende. Mit Begriffen wie Dialektik, Kritik und Negativität kann der New Materialism wenig anfangen. Er scheut Namen wie Hegel, Marx oder Adorno. Bevor ich jetzt auf den Materialismusbegriff des New Materialism komme, möchte ich trotzdem nochmal einen Exkurs zum Verhältnis vom New Materialism zu Marx machen. Wenn man den New Materialism auf Bezüge zu Marx oder materialistischem Feminismus abklopft, dann ist das einigermaßen unergiebig. Zu kennen scheint man Marx aus Butlers Körper von Gewicht, in dem er als Diskurstheoretiker missinterpretiert wird. Oder über den Akteur-Netzwerk-Theoretiker Bruno Latour, der in seinem Essay Elend der Kritik Marx für Gleiches, also für Diskurstheorie, verantwortlich macht. Latour wirft den Sozialwissenschaften vor, sie hätten im Schatten von Marx' Kritik des Fetischismus den Blick für die wirkliche Welt verloren. In trügerischer Gewissheit, dass es sich bei den von ihnen untersuchten Objekten um gesellschaftliche Projektionen bzw. Konstruktionen handele, hätten Marxisten vom Marxismus besessene Sozialwissenschaftler die eigentliche Materialität des Gegenstandes missachtet. Also stets auf Fetische statt auf Tatsachen kapriziert. Als Lösung für das vermeintliche Dilemma der Sozialwissenschaften plädiert Latour für eine Überwindung von Natur- und sozialwissenschaftlichen Trennungen, also Interdisziplinarität, und einen neuen Empirismus. Das ist ein Vorschlag, der in eigentlich keiner neumaterialistischen Abhandlung fehlen darf. Übrigens, wenn ihr mal Lust habt, in das Thema einzusteigen, dann würde ich genau diesen Aufsatz, also Elend der Kritik von Latour, empfehlen. Ich denke, dass es gerade wegen dieser Auseinandersetzung mit Marx ganz spannend ist. Karin Barat hat etwa im Anschluss an diesen Aufsatz die Überschätzung feministischer Kritik bedauert. An Kritik sei sie nicht interessiert, ihrer Meinung nach sei Kritik überbewertet und überstrapaziert, gar zum Nachteil des Feminismus. Bennets, Barats und Groschs negative Bezugnahme auf Marx gleichen sich nicht nur im Vorwurf des Realitätsverlusts, sondern auch darin, dass keine der drei Autorinnen es für nötig hält, ihre Kritik auch nur an Marx' Text auszuweisen. Noch homöopathischer gestalten sich die Bezüge zu marxistischem Feminismus. Die Achtlosigkeit des neumaterialistischen Bezugs auf kritisch-materialistische Theorie mutet bei Barat fast schon satirisch an. Wohlmeint bekundet sie, also gefragt nach ihrem Verhältnis zu Marx, Zitat, der ethisch-onto-epistemologische Rahmen des agentiellen Realismus, agentieller Realismus ist nur ein anderes Wort für New Materialism, also der ethisch-onto-epistemologische Rahmen des agentiellen Realismus ist Marx und anderen Einsichten verpflichtet und steht auf vielen Weisen zu seinem Denken in Dis/Kontinuität. Also Diskontinuität, Kontinuität und Diskontinuität in einem Wort. In vielfältigen Weisen Marx und anderen Einsichten verpflichtet. Ja. Hast du das verstanden? Ich nicht. Den Satz jetzt. Den Satz, ob ich den verstanden habe? Ich habe ihn nicht verstanden. Ja, ich versuche gleich noch kurz zu erklären, was das bedeuten könnte. Also ja, also da steckt schon auch noch mehr drin. Und zwar so eine, ja, das kommt jetzt. Die neumaterialistische Kritik des kritischen Materialismus oder des marxischen Materialismus funktioniert quasi identisch zu der Kritik an diskurstheoretischen Vereinseitigungen poststrukturalistischen Denkens, etwa bei Butler. Dem New Materialism erscheint Marx als der Stammvater des Dekonstruktivismus, wenn Barat ihn etwa einerseits dafür lobt, eine Genealogie begründet zu haben, die die Natur bis ganz hinab in ihrer Natürlichkeit zu stören beabsichtige, Marx aber in Folge eben hierfür kritisiert, weil er jegliche Natur als menschliches Artefakt ansehe. Großzügig attestiert auch Bennett, die ursprünglich gut gemeinte Kritik an Herrschaft und Unterdrückung verschleiere gleichzeitig die Macht der Dinge. Aufklärung über den gesellschaftlichen Ursprung von Herrschaft, die bei Bennett zur Methode der Entmystifizierung zusammenschrumpft, führe zu einer reduktionistischen Weltsicht, in der für nichtmenschliches Handlungsvermögen kein Platz vorgesehen sei. Marxens Kritik am Fetischcharakter der Waren habe letztlich menschliche Handlungsfähigkeit und Subjektivität fetischisiert. Barat kommentiert, Marx habe übersehen, dass nicht allein der Mensch praktisch tätig sei und sich nicht nur menschliche Tätigkeit materialisiere. Grosch moniert, Marx kenne Natur lediglich als Stoff menschlicher Arbeit, Materie sei also bloß als passiv und ungeschichtlich bei Marx angesehen worden und Marx stehe damit der Natur letztendlich feindlich gegenüber. Der New Materialism halluziniert also die marxische Fetischkritik als Prototyp der Naturflucht, postmoderner Naturflucht, und erweist Marx damit die allerdings zweifelhafte Ehre, für den Realitätsverlust der Humanities verantwortlich zu sein. Nachdem also Marx letztlich des Idealismus überführt wurde, stellt sich die Frage, wie nun wirklicher Materialismus auszusehen hätte. Also ich komme dann zum dritten Teil. Ich zitiere Barat nochmal auf Englisch. Matter, like meaning, is not an individually articulated or static entity. Matter is not little bits of nature or a blank slate, surface or sight passively awaiting signification. Nor is it an uncontested ground for scientific, feminist or Marxist theories. Matter is not a support, location, referent or source of sustainability for discourse. Matter is not immutable or passive. It does not require a mark of an external force like culture or history to complete it. Matter is always already an ongoing historicity. Zieht man aus diesem Zitat ab, was Materie alles nicht sei, bleiben im Grunde zwei Bestimmungen übrig. Erstens, Materie ist relational, zweitens, Materie ist geschichtlich. Die Geschichtlichkeit oder Aktivität der Materie impliziert eine doppelte Abgrenzung, sowohl gegenüber Diskurstheorien, in denen die aus vermeintlich, Entschuldigung, die Geschichtlichkeit oder Aktivität der Materie impliziert eine doppelte Abgrenzung sowohl gegenüber Diskurstheorien, die Materie in ihre kulturelle Deutung auflösen, als auch gegenüber Essentialismen, die aus vermeintlich überzeitlichen Qualitäten der Materie gesellschaftliche Zuschreibungen abzuleiten versucht sind. Der Materiebegriff des New Materialism verweigert sich also der unsympathischen Alternative zwischen Diskurstheorie und Essentialismus. Das ist immerhin schon mal etwas und neben dem Namen wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Marxistinnen, insbesondere akademische Marxistinnen, den Material Turn zunächst erst einmal wohlwollend zur Kenntnis nahmen. Wenn ihr mögt, kann ich später auch noch was dazu sagen, wie sich das so entwickelt hat und ob, also was für Diskussionen es da so gibt. Allerdings hält der New Materialism diese negative Spannung, weder Diskurstheorie noch Essentialismus, nur aus, indem er die Eigenlogik der Materie und in ihrem unaufhörlichen Werden affirmiert. Wie Kultur sei auch Materie ein geschichtlicher Prozess oder, um es noch einmal mit Barads Worten zu sagen, Materie in ihrer wiederholenden Materialisierung ist ein dynamisches Spiel von Un/Bestimmtheit. Materie ist niemals beständige Materie. Sie ist immer schon grundlegend offen. Das Sein der Materie sei also vielmehr ein Werden, Materie an sich performative Tätigkeit. Also da wird Butlers Performativitätsbegriff nicht mehr die Performativität der Sprache, sondern es ist die Performativität der Materie, schrittweise sich selbst zitierende materielle Bewegungen, die einen geschichtlichen Verlauf darstellen. Und dieses Verständnis von Wirklichkeit mache den Raum des Tätigseins viel größer, als dies bei anderen Gesellschaftstheorien postuliert werde. Determinismus werde verunmöglicht und die Bedingung einer offenen Zukunft geschaffen. Und an anderer Stelle sagt Barad noch, an jeder Ecke sei die Zukunft radikal offen. Im Gegensatz zu Barad, die immer bemüht ist, ihren New Materialism als gänzlich neue Theorie, als neues Startloch, wir haben Jahrtausende, haben wir es falsch gemacht und sind so in diese Realitätsverlorenheit, Vergessenheit geraten, bekennt sich Elizabeth Gwosh freudig zu einer more archaic tradition, also zu einer archaischeren Tradition in der Philosophie, nämlich der Lebensphilosophie, Philosophie der Biologie und Naturphilosophie, genauer gesagt der Evolutionstheorie Charles Darwins. Sozial- und Kulturwissenschaften könnten von Darwins über die Entstehung der Arten lernen, dass Geschichte unvorhersehbar, ja geradezu zufällig verlaufe. Darwins Evolutionstheorie avanciert so zu einem Modell nicht nur für naturgeschichtliche Veränderungen, sondern für Wandel überhaupt. Jane Bennett, die dritte im Bunde, weist ihren Materialismus als vitalistische Affirmation einer Welt aus, die nicht vorherbestimmt sei, sondern offen. A land of opportunity for creativity, surprise and choice. Neben Darwin bezieht sich Bennett etwa auf den modernen Vitalismus eines Henri Bergson, der Materie als aktives Prinzip der Geschichte beschrieben habe. Egal, wie bewusst sich die Neumaterialistinnen ihrer philosophischen Traditionen sind, immer scheint die Materie mit einer geradezu utopischen Qualität ausgestattet zu sein. Materie sei kontingent und halte damit die Kreativität, Überraschung und Freiheit stets bereit. Also auch da sieht man, so wie der New Materialism an den Poststrukturalismus anknüpft, Kontingenz ist jetzt aber nicht mehr im Diskurs angelegt, sondern in der Materie selbst. Ist bereits diese Affirmation kontingenter Entwicklung zweifelhaft? Wer sagt denn, dass kontingenter Wandel per se wünschenswert ist oder emanzipatorischen Charakter hat, macht die zweite Charakteristik neumaterialistischer Materiebestimmung den dystopischen Beiklang neumaterialistischer Versprechungen deutlich, nämlich die zweite Charakteristik, die Relationalität. Es geht dabei auch um die Frage, wie es zu jenen kontingenten Ereignissen kommt, auf die neuer Materialismus hofft, also Fragen von Handlung und Emergenz, wie entsteht das Neue, das den New Materialism ersehnt. Bei Karen Barad kommen viele Beispiele aus dem Labor des Quantenphysikers Niels Bohr, der ihrer Ansicht nach die Begründung dafür liefert, dass jene Trennung, die der Poststrukturalismus seit jeher hinterfragt, also sowas wie Wort, Ding, Subjekt, Objekt, Erkennende, Erkanntes, Beobachter, Beobachtetes, Messungen, Sein, Sprache, Materie, Natur, Kultur, Mensch, Tier, erst im Prozess der naturwissenschaftlichen Messung entstünde. Das naturwissenschaftliche Experiment ist also für Barad kein Mittel zur objektiven Welterkenntnis, zum Zwecke der Naturbeherrschung, zum Zwecke wiederum der Wertverwertung. Stattdessen interpretiert sie die Arbeit im Labor als einen Prozess, in dem die komplexe Konstellation materieller und interagierender Agenzien sich dem nur vermeintlich Messenden, in Wirklichkeit aber erst in dieser Relation entstehenden Subjekt offenbaren. Und damit will sie den untergründigen Anthropozentrismus herkömmlicher Gesellschafts- und Erkenntnistheorie kritisieren. Sie nennt ihn widerlich und sie will mit ihrem Materialismus den Ausnahmezustand des Menschen aufs Korn nehmen, wie sie das formuliert. Dabei geht Barad bisweilen so weit, Menschen die Denk- und Reflexionsfähigkeit ab und sie der Materie zuzuschreiben, ja, was in esoterisch-objektivistisch anmutenden Formulierungen mündet, wie zum Beispiel, ich zitiere Barad, nach traditionellen humanistischen Auffassungen erfordert die Verstehbarkeit einen geistig tätigen Akteur, für den etwas verstehbar ist. Und geistige Tätigkeit gilt als spezifisch menschliche Fähigkeit. In meiner agentiell realistischen Sichtweise ist jedoch die Verstehbarkeit eine ontologische Leistung der Welt in ihrer fortlaufenden Artikulierung. Sie ist keine von Menschen abhängige Eigenschaft, sondern ein Merkmal der Welt in ihrem jeweiligen Werden. Die Welt artikuliert sich selbst auf unterschiedliche Weise. Jane Bennett legt ein ähnliches erkenntnistheoretisches Verständnis nahe, wenn sie behauptet, die Sätze ihres Buches, also das, in dem sie das alles formuliert, seien zustande gekommen durch eine verschränkte Handlungsfähigkeit verschiedener Makro- und Mikroaktanten. Sie zählt dann auf, erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also wer jetzt alles irgendwie an der Autorenschaft ihres Buches beteiligt gewesen sei, nämlich ihre Erinnerungen, Intentionen, Auseinandersetzungen, aber auch Darmbakterien, Brillengläser, Blutzucker, Computertastatur aus Plastik, der Vogelgesang vor ihrem offenen Fenster und die Feinstaubpartikel in ihrer Luft. Autorin dieser Zeilen, so die Selbstbeschreibung Bennetts, sei ein Animal, Vegetable, Mineral, Sonority Cluster with a particular degree of duration and power. Also immer diese Aufzählungen sind so recht typisch für insbesondere Jane Bennett. Die kommen einem immer recht willkürlich und unvollständig assoziativ vor. Und auch über diese Aufzählung hinaus, recht assoziative Aufzählung hinaus, dürfte es Bennett Schwierigkeiten bereiten anzugeben, wie diese verschiedenen Materialitäten denn konkret ihren Schreibprozess begünstigt haben oder gar mitbestimmt haben. Und ob unter den gleichen Umständen statt eines grünen materialistischen Essays nicht auch eine Zeitschrift für Motorsport am Ende des kollektiven Schreibprozesses hätte stehen können. In der posthumanistischen Metaphysik zeigt sich bereits ein Widerspruch an, der im Weiteren subjektphilosophisch reproduziert wird. Die Dekonstruktion des Erkenntnissubjekts, die Dezentrierung des Subjekts in die prozessierende Objektwelt, funktioniert nur durch die Abstraktion von und also die Überhöhung der eigenen Perspektive der neumaterialistischen Subjektivität. Der New Materialism ist ein esoterischer Objektivismus, der vorgibt, auf dem Boden der Tatsachen zu stehen, und dabei kaschiert er seine eigene Historizität, seine eigene Sprecherposition, seine eigenen humanistischen Implikationen. Stets suggerieren Neumaterialistinnen eine privilegierte Erkenntnisposition, die ominösen materiellen Regungen etwas Größerem, etwas Tieferem auf der Spur sei. Es ist deshalb moniert worden, dass der New Materialism eine Sehnsucht nach Unmittelbarkeit artikuliert. Das stimmt auch, aber anders als Hippies umarmen Neumaterialisten keine Bäume, sondern die Materie oder die Zukunft. Also die Unmittelbarkeit ist nicht mehr irgendwie die Natur, sondern ist schon was, was eigentlich auch vermittelt ist, was technisch bearbeitet wurde, was ja, zukünftig ist und nicht rückwärtsgewandt. Die Paradoxie neumaterialistischer Metaphysik ist dabei, dass diese neue Sehnsucht nach Unmittelbarkeit in einer Zeit auftritt, wo die Vergesellschaftung so weit getrieben ist, dass kaum noch ein Objekt, dem der Mensch im 21. Jahrhundert begegnet, diese Sehnsucht nach Unmittelbarkeit überhaupt noch befriedigen könnte. Dezentrierung des Subjekts, die Handlungsfähigkeit der Dinge. Die Dezentrierung des Subjekts, die kennt man im Poststrukturalismus schon des Längeren. Ende des Menschen, Tod des Subjekts sind da so Schlagworte. Die wird jedoch im New Materialism noch einmal mit fast schon nihilistischer Rhetorik radikalisiert. So schreibt etwa Gorsch, die Menschheit habe sich den Kräften der Materie, Animal Forces, zu öffnen und die Eigendynamik der Natur zu akzeptieren, bis der Mensch schließlich einsehen müsse, dass er sich selbst nicht mehr beherrschen könne. Im Original bei Gorsch, a humanity that no longer knows or masters itself, a humanity doomed to undo itself. Also eine Menschheit, die dazu verdammt sei, sich ungeschehen zu machen. Begrifflich vollzieht Bennett die Dekonstruktion des Subjekts, indem sie Menschen fast schon putzig als Walking Talking Minerals bezeichnet. An anderen Stellen vergleicht sie etwa das Kriechen von Würmern mit rassistisch und ökonomisch strukturierter Segregation in US-amerikanischen Vorstädten. Barat krönt diese Subjektdekonstruktion schließlich mit einer Beschwerde über die Massenvernichtung von Tieren. Ganz posthumanistisch vergleicht sie Auschwitz mit industrieller Fleischproduktion. Das sind alles nicht verunglückliche Sprachspielchen, sondern logische Konsequenzen posthumanistischer Lehre. Wenn im New Materialism Subjekte nicht mehr souveräne Autoren ihrer Tat sind, wie dies ja im New Materialism im Endeffekt von allen, für alle weltlichen Wesen gilt, sondern der Mensch in ein Netzwerk divergierender Agenzien eingespannt ist, in deren Zusammenwirken Handlungsfähigkeit überhaupt erst ermöglicht wird, dann sind diese Formulierungen eben nicht zufällig. Materie wird dabei immer als ein aus mehreren Materialitäten zusammengesetztes Gefüge beschrieben, wobei die Materialitäten nicht klar voneinander abgrenzbar sind. Das Gefüge, das trägt dann im New Materialism auch so Begriffe wie Assemblage, Ereignis, Begegnung, Versammlung oder Verschränkung bei Karen Barat. Und immer ist eine materielle Anordnung damit gemeint, die zeitlich begrenzt und durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Materialitäten entsteht. Das Subjekt ist nicht mehr der Herrscher über die Materie, sondern Teil eines umfassenderen Prozesses der Materialisierung, der Subjekt und Objekt erst hervorbringt. Und das Subjekt ist dann selber auch ein solches Gefüge, eine solche Assemblage, das ihrerseits aus anderen kleineren Mikroassemblagen zusammengesetzt ist und das erst dadurch seine Handlungsfähigkeit gewinnt. Also diese Aufzählung zum Beispiel mit der Computertastatur oder den Darmbakterien, das sind dann die anderen kleinen Assemblagen, die dann insgesamt die Handlungsfähigkeit des Menschen ermöglichen. Also das ist erstmal so die Stofflichkeit des Menschen, an die der New Materialism erinnert, und dann betont er zweitens noch, dass menschliche Handlungsfähigkeit in ein übergreifendes materielles, also kulturell gesellschaftliches Gefüge, dass da menschliche Handlungsfähigkeit erst entstünde. Nun ist weder die Einsicht in die materielle Verfasstheit menschlicher Wesen, also deren leiblich-natürliche Konstitution, neu, noch das Individuen in natürliche und gesellschaftliche kurzmaterielle Strukturen eingebunden sind. Man denke etwa an die Freudsche Trieblehre, an die Natur im Subjekt in der kritischen Theorie, den doppelten Vorrang des Objekts bei Adorno, den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur bei Marx und so weiter. Im New Materialism, also während hier in diesen kritischen materialistischen Konzeptionen von Natur und Gesellschaft das Verhältnis von Mensch und Natur, Subjekt und Objekt als ein dialektisches ausgewiesen wird, drängt der New Materialism immer wieder darauf, den Widerspruch zwischen Subjekt und Objekt zur Objektseite hin aufzulösen. Materielle Verhältnisse werden dann zu reinen Immanenzbeziehungen, zu Relationen zwischen handlungsmächtigen Materialitäten. Also weil diese materiellen Gefüge, mit denen sich der New Materialism beschäftigt, ja keine starren Strukturen sind, sondern dynamische, prozessierende Materialitäten, die auch deshalb als Materialisierungen bezeichnet werden, um diesen Prozesscharakter zu beschreiben, erfreuen sich besonderer Beliebtheit materielle Phänomene, die von relativ kurzer Dauer sind. So etwa Hurricane Katrina, der ist sogar eigens ein Artikel gewidmet worden, oder andere Ereignisse, die für Naturkatastrophen gehalten werden. So etwa der große Stromausfall, der sich 2003 in den USA und Kanada ereignete und den Bennett zum Anlass nimmt, über Handlungsfähigkeit von Menschen in materiellen Assemblagen zu referieren. Besagter Stromausfall habe das industrielle Zentrum Nordamerikas völlig unvorhersehbar getroffen und selbst nachdem der Schock darüber, dass man offensichtlich die Natur doch nicht so souverän beherrscht, verflogen ist, bleibe unklar, wer denn dieses materielle Ereignis zu verantworten hätte. Der Stromausfall, also ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, 2003 ist ja auch schon wieder eine Weile her, das ging wirklich so durch die Medien und um die Welt, da waren ein paar Tage lang Menschen in den USA und Kanada vom Strom abgeschnitten. Und Bennett bemüht sich eben darum, den zu erklären oder den zu beschreiben jedenfalls. Sie sagt, der sei nicht allein auf einzelne Individuen rückführbar, also es sei nicht die Schuld jetzt ignoranter Regierungsvertreter oder profitgeiler Vorstandsvorsitzender allein, sondern dieses Ereignis, diese materielle Assemblage, Stromausfall 2003 USA, Kanada, sei durch ein spontanes Zusammenspiel diverser Materialitäten entstanden. Bennett zählt wieder auf: Kohle, Schweiß, elektromagnetische Felder, Computerprogramme, Elektronenströme, Profitorientierung, Hitze, Lebensstile, Kernbrennstoff, Plastik, Beherrschungsfantasien, Statik, Gesetzgebung, Wasser, ökonomische Theorie, Kabel und Holz. Also sprich einen Mensch-Nicht-Mensch-Assemblage gewaltigen Ausmaßes. Nun war die Möglichkeit von Stromausfällen angesichts eines deregulierten Strommarktes und recht maroden Stromnetzes in den USA schon länger, auch bevor dieser Stromausfall sich ereignete, befürchtet worden. Für Bennett kam das Ereignis aber wohl in etwa so ungesehen wie für die Konzernleitung dieser größeren Stromkonzerne. Bemerkenswert ist darüber hinaus, was Bennett zur Vermeidung künftiger Stromausfälle empfiehlt. Künftig bräuchte es nicht nur couragierte Politiker und weitsichtige Konzernchefs, sondern, Zitat, "reactive power will also have to do its part on the condition that it is not asked to travel too fast." Also die nicht nur Politiker und Konzernchefs, sondern auch der Strom selbst, die Elektronen, sollte man doch an einer Lösung des Problems beteiligen. Unter der Bedingung, dass man sie nicht darum bittet, zu schnell zu reisen. Also das ist auch ein logischer Widerspruch, dass einerseits die Lösung des Problems von den Elektronen abhängig gemacht wird, sie andererseits aber nicht darum gebeten werden sollen, schnell zu reisen. Also wie soll man sich das vorstellen? Das müsste ja dann irgendwie eine menschliche Konstruktion eines Stromnetzes sein, was weniger störanfällig ist und somit dann wieder nicht irgendwie die Handlungsmacht von irgendwelchen Elektronen Die Lichtgeschwindigkeit muss abgeschafft werden. Genau, in diesem Beispiel erklärt Bennett den Stromausfall in industrialisierten Gesellschaften zur Regel für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, Mensch und Materie und glaubt damit etwas Neues über die ontologische Beschaffenheit der Welt gesagt zu haben, einer Welt voller Akteure und Agency. Ja, gesellschaftlicher Fortschritt, die Anhäufung materiellen Reichtums, Fortschritte in der Naturbeherrschung werden negiert, also Geschichte. Und selbst der Bau von zuverlässigen Stromnetzen wird zu einer Herausforderung, die man sich eigentlich nicht zutraut, die sich die Menschheit nicht mehr zutrauen kann. Genau, und nochmal dieser Agency-Begriff, der findet im, das habt ihr jetzt sicher auch schon festgestellt, in neumaterialistischen Diskussionen eine dermaßen inflationäre Verwendung, dass man sich fragen muss, was er überhaupt noch meinen kann. Bezogen auf alle nur erdenklichen Entitäten führt er zu einer anthropomorphisierenden Sprache, in der Politik, Handlung und Erkenntnis nicht nur mehr Menschen, sondern auch Materie, Schlüsseln, Hurricanes, selbst Würmern, Mikroben oder Elektronen zugetraut werden. Durch die Subjektivierung der Objektseite verlieren die Subjekte nicht nur ihren Gegenspieler, sondern auch sich selbst, weil sie in ihrem Handeln und Erkennen radikal vom Willen der Objekte abhängen. Der ideologische Charakter poststrukturalistischer Subjektkritik kommt durch die materialistische Wende zur vollen Entfaltung. Die neuen Ontologien verdoppeln eine Welt, in der sich die Handlungsfähigkeit von Menschen tendenziell der von Dingen angleicht. Posthumanismus, der eine ominöse materielle Dynamik als utopisch affirmiert, ist das Gegenteil von Kritik. Er stellt die Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Herrschaft zur Disposition. Das wird besonders deutlich, wo der New Materialism eine Erneuerung des Feminismus verspricht, aber weibliche Unterdrückung als Freiheit ausgibt. Ich komme zum fünften Punkt, Geschlechterontologie, materielle Dynamik und positive Freiheit. In ihrem Aufsatz Queere Performativität der Natur macht Barat ernst mit dem Durcheinander hindurchlesen poststrukturalistischer Theorie und naturwissenschaftlicher Befunde, was dazu führt, dass sie nicht etwa über die gesellschaftliche Lage von Homosexuellen oder Transmenschen reflektiert, sondern queer als Überschreitung von Identität auch bei Atomen findet oder etwa in der Kommunikation zwischen Stechrochen oder in der mangelnden Erklärbarkeit von Blitzschlägen. All diese Phänomene stellen in Barats Lesart die Naturwissenschaft vor prinzipielle Probleme, weil sie ontologisch so unbestimmt seien wie das materielle Werden überhaupt. Queer, also was einst ein Sammelbegriff politischer Emanzipationsbewegung war, macht sie so zu einem Synonym für materielle Offenheit. Oder nochmal in Barats Worten, ich zitiere, queer ist kein festbestimmter Begriff, es hat keinen stabilen Bezugskontext. Queer selbst ist ein lebendig mutierender Organismus, eine begehrende radikale Offenheit, eine kantige, proteische, differenzielle Vielheit, eine agentische Diskontinuität, eine eingefaltete, reiterativ materialisierende, promiskuitiv einfallsreiche Raumzeitlichkeit. Also es ist natürlich recht einfach, sich dann über solche Sprachen, irgendwie, man hat die Lacher auf seiner Seite, wenn man solche Zitate irgendwie vorliest. Was gesagt wird, ist im Grunde, dass queer keine Dynamik ist, die aus dem Diskurs kommt, sondern dass das in der Natur, in der Dynamik der Natur selbst vorhanden sei, in der Materialisierung. Während Barat damit einen gelinde gesagt originellen Beitrag zur Queer Theory liefert, verspricht Elizabeth Gorsch eine innovative Form des Feminismus. Wortgleich zu Barats Credo, nachdem man sich an den Universitäten in postmodernen Sprachspielen verloren habe, konstatiert Gorsch, dass Feminismus sich den Kräften der Natur, des Realen, der Welt, des Kosmos, zuzuwenden habe und feministische Metaphysik betreiben soll. Und damit auch der sexuellen Differenz wieder zuzuwenden habe. Bei Geschlecht handelt es sich nämlich in Groschs Interpretation um ein ontologisches Problem, welches unabhängig von Kultur vorhanden sei. Das sind äußerst ungewöhnliche Töne für die Gender Studies. Und Grosch verleiht diesen Nachdruck, indem sie die Geschlechterdifferenz mit materiellen Notwendigkeiten wie Schwerkraft oder Sterblichkeit vergleicht. Das ist aber kein traditioneller Essentialismus. Vielmehr geht es ihr bei dieser Betonung der Geschlechterdualität um die Funktion der Geschlechterdifferenz für die Naturgeschichte. Die Dualität der Geschlechter sei nämlich, so referiert Barat, nötig für die Fortpflanzung und darüber hinaus für die Differenzierung des Lebens durch Mutation, Variation und Selektion. Da haben wir wieder Darwin. Sexuelle Differenz sei also eine Dynamik, die die Welt generiert habe, ein Mechanismus für die Produktion von endloser Variation und endloser Differenz. Nun ist zwar die Betonung einer biologischen Geschlechterdifferenz etwas für die post-Butlerschen Gender Studies auf den ersten Blick sehr untypisches, allerdings leitet Grosch daraus keine für wichtig erachteten Geschlechtscharaktere ab. Es geht ihr nicht um die Bestimmung der biologischen Geschlechterdifferenz und an ihr haftenden Zuschreibungen, sondern um die Betonung des durch biologische Zweigeschlechtlichkeit ermöglichten emergenten Charakters von Materie überhaupt. Geschlechtlichkeit erscheint so als Teil eines tieferen materiellen Werdens, das sich der menschlichen Gestaltungsmacht letztlich entzieht. Stellt sich ja die Frage, was das dann... Also was das heißen soll und was das politisch bedeutet. Grosch grenzt tatsächlich ihr Konzept auch von Patriarchatstheorien ab. Sie sagt nicht genau, welche sie meint, aber sie sagt jedenfalls, dass ihr Materialismus gegenüber traditionellen Kritiken männlicher Herrschaft den Vorteil habe, real existierende menschliche Handlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. In Patriarchatstheorien wirft sie vor, dass männliche Herrschaft bloß negativ gedacht sei, bloß als Zwang oder Einschränkung. Dem Mantra der Befreiung verhaftet, hätten Kritikerinnen des Patriarchats Freiheit nur im Negativen, also in der Abschaffung von Herrschaft, gesucht und damit die Handlungsfähigkeit der Unterdrückten unterschlagen. Bennett schlägt dagegen ein positives Verständnis materieller Freiheit vor. Freiheit sei nicht Freiheit von Zwang, sondern eine positive, in uns vorhandene materielle Kraft. So ein bisschen ominös, sie scheint damit sowohl irgendwie von Freiheit auf der Ebene des Individuums als auch der Spezies zu schreiben, wenn sie Freiheit als in uns vorhandene Kraft betont. Auch wenn sie eingesteht, dass Freiheit, etwas zu tun, ein Luxus ist, der nur unter bestimmten Bedingungen zu haben ist, spielt Grosch, wenn es um die Frage von Freiheit und Determinismus geht, immer wieder die Freiheit gegen den Determinismus aus. Das offenbart sich als Zynismus, wenn Grosch das menschliche Leiden und Sterben im Genozid- und Konzentrationslager mit dem lapidaren Verweis wegwischt, dass auch extreme Zwangszustände die von ihr betonte Freiheit nicht verhindern könnten, sondern lediglich verkomplizieren würden. Ich lese nochmal ein etwas längeres Zitat vor. It is perfectly obvious that the freedom to create, to make, or to produce is a luxury that can be attained only with a certain level of the absence of constraint. However, in the most extreme cases of slavery and in situations of political or natural catastrophe, of kinds of globally experienced in recent years, there is always a small space for innovation and not simply reaction. What remains remarkable about genocidal structures, the horrors of long-term incarceration, concentration camps, prisoner of war camps, and the prospects of long-term social coexistence in situations of natural and political catastrophe is the inventiveness of the activities of the constraint. The flourishing of minor and hidden arts and literature, technologies and instruments, networks of communication, and the transmission of information. What is most striking about the extreme situations of constraint, those which require a freedom from, is that they do not eliminate a freedom to, but only complicate it. Zwar sei es augenscheinlich, dass die Freiheit, etwas zu erschaffen, zu tun oder zu produzieren, eine Freiheit von Zwängen voraussetze, aber selbst in den extremsten Fällen von Sklaverei, Situation politischer wie natürlicher Katastrophen, gäbe es immer einen kleinen Raum für Innovation und nicht nur für Reaktion. Ob Langzeitknast, Kriegsgefangenschaft, Konzentrationslager oder Genozid, bemerkenswert an all diesen gleichsam zu materiellen Katastrophen mystifizierten Situationen sei der Erfindungsreichtum und die Aktivität der Unterdrückten. Grosch erinnert an den richtigen Einwand, dass emanzipatorische Theorie den Unterdrückten auch angesichts übermächtiger sozialer Strukturen und brutalster Erniedrigungen nicht die Handlungsmacht absprechen sollte, um die Entmenschlichung nicht noch einmal in der Theorie zu wiederholen. Und so betont Grosch auch, dass die Unterdrückten trotz aller Gewalt noch zu Kunst, Literatur, Technologie, Netzwerken und Kommunikation fähig sind. Jedoch verliert Grosch vor Begeisterung über diese bemerkenswerten Aktivitäten den Blick für das, was sie anfangs als Selbstverständlichkeit bloß behauptet hat und ihr deshalb keine weitere Beachtung wert scheint, also den materiellen Zwang. Von Gewicht scheint er dieser nicht, und so kommt Grosch zu dem Schluss, dass es so katastrophal gar nicht ist, denn Freiheit werde auch in diesen Situationen nicht gänzlich verhindert, sondern eben bloß verkompliziert. Materialismus als Affirmation postmoderner Geschlechterverhältnisse. Der New Materialism hält sich also an den materiellen Bedingungen, unter denen Menschen leben und handeln, nicht lange auf. Stattdessen behauptet Grosch in bestechender wie menschenverachtender Umkehrlogik: If women are not in some sense free, feminism could not be possible. Also, wenn Frauen nicht in einem bestimmten Sinne frei wären, wäre Feminismus unmöglich. Die schiere Vorhandenheit feministischen Denkens oder feministischer Bewegungen wird damit zum Indikator für Freiheit erhoben. Mit anderen Worten, nicht die Situation der Frau, der Grad ihrer Emanzipation in rechtlicher, sozioökonomischer oder kultureller Hinsicht wird zum Kriterium für Freiheit herangezogen, sondern ob Feminismus existiert. Jene materiellen Gewaltverhältnisse, denen sich Feminismus auch im 21. Jahrhundert allerorten entgegenstellt oder zumindest entgegenstellen sollte, macht der New Materialism unsichtbar. Der Verweis auf kosmisch verbürgte Freiheit ist angesichts von sexualisierter Gewalt, Menschenhandel und Femizid bloßer Zynismus. Aber selbst wenn man die Prämisse mitgeht, dass gesellschaftliche Herrschaft im Allgemeinen und die Geschlechterhierarchie im Besonderen im 21. Jahrhundert nicht ausschließlich über direkte Gewalt organisiert werden, entledigt das nicht von einer Analyse gesellschaftlicher Strukturen, also geschlechtlicher Arbeitsteilung, Wertabspaltung, you name it. Wenn der New Materialism also für eine materialistische Kritik des Geschlechterverhältnisses auch wenig Neues zu bieten hat, so lässt sich in der posthumanistischen Ideologie vielleicht einen Wandel in der Begründung gesellschaftlicher Herrschaft erkennen. Auch wenn das Alltagsverständnis von Geschlecht als biologischer Gegebenheit nach wie vor verbreitet ist, kann sich patriarchale Herrschaft gegenwärtig gerade auch unter Abstraktion vom biologischen Dimorphismus oder von sexueller Identität reproduzieren. Im New Materialism scheint das neoliberale Dogma nachzuhallen, nach der jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist. Geschlechtliche Arbeitsteilung legitimiert sich gegenwärtig nicht mehr ausschließlich über stabile Geschlechtscharaktere, sondern gleichsam über die Aufforderung, die je eigene materielle Zwangslage als Chance zu begreifen, der unabhängig von Sexualität oder biologischem Geschlecht mit frischem Optimismus ins Auge zu blicken sei. Wenn Grosch fabuliert, dass Problem des Materialismus heute sei nicht die Befreiung von Herrschaft bzw. soziale Gleichheit, sondern eine Antwort zu finden auf die Frage, wie Frauen an einer Gestaltung einer Zukunft teilhaben könnten, die anders als die Gegenwart aussehe, wie Frauen gleichsam mit Männern schon jetzt anders handeln könnten, um Aktivitäten zu eröffnen, neue Interessen und Perspektiven, Handlungsmöglichkeiten zu finden, dann klingt das zunächst nebulös, aber auch irgendwie offen und ganz sicher unvoreingenommen. Es klingt nach dem Dilemma der Gender Studies, mit dem Innovationsdruck des postmodernen Wissenschaftsbetriebs Schritt halten zu müssen, an den äußeren Bedingungen des eigenen Schaffens aber wenig ändern zu können. Die materielle Bedingung, in die menschliches Handeln eingebettet ist, bleiben so jedenfalls unreflektiert.